Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, das ist der zweite Unterricht über die großartige Aqidah-Serie, die wir über ein bestimmtes Buch machen. Ich hoffe, alle haben sich den Namen vom Autor und vom Buch gemerkt, weil wenn man ein Buch studiert, sollte man wissen, welches Buch das ist und wer der Autor war. Wer kann mir den Autor erstmal nennen? Fadl. Sheikh Hafiz bin Ahmed Al-Hakami. Sehr gut. Al-Hafiz bin Ahmed Al-Hakami. Oder sagt Al-Hafiz Al-Hakami, wie ihr möchtet, inshallah ta'ala. Und das Buch heißt? Das Buch heißt, Rashid? Sehr gut. I'lam as-Sunnah al-Manshura. Und das geht um Aqidah. Wir haben das Wort erklärt und es bedeutet nichts anderes als... Ha? Wer möchte es erklären? Abu Bakr? Jeder bezieht sich auf alle Angelegenheiten, in die man fest im Herzen glaubt, mit Gewissheit und ohne Zweifel. Sehr gut. Das bezieht sich auf alle Angelegenheiten. Natürlich, der Muslim glaubt an Koran und Sunnah. Alle Angelegenheiten davon, an die man im Herzen glaubt, mit Gewissheit und ohne eine Spur von Zweifel. Ohne eine Spur von Zweifel. Wir haben ein Beispiel gegeben. Wie kann ich wissen, ob ich eine richtige Aqidah in einem Bezug habe? Zum Beispiel, Daud? Wenn viele Leute zu einem kommen und sagen, dass Allah nicht gibt oder so, dann ist dieser Glaube unerschütterlich. Also man hat keinen Zweifel daran. Richtig. Tausende von Leuten, Hunderttausende von Leuten, Millionen kommen zu dir und sagen dir, es gibt keinen Ilah. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Allah. Subhanahu wa ta'ala. Trotzdem ist dein Glaube unerschütterlich. Millionen von Menschen kommen zu dir und sagen dir, die Religion des Islam ist nicht die Wahrheit. Und auch hier wirst du nicht, was? Brechlich. Und folgst ihrer falschen Ansicht. Das ist die feste Aqidah und die sollte man in den Bezugpunkten auf Koran und Sunnah haben, damit man auch, bi'idhnillah ta'ala, mit einem sicheren Glauben durch diese Welt läuft. Denn derjenige, der wackelig ist, den kannst du von heute auf morgen zu einem anderen Weg verleiten. Und waliyadu billah, er geht dann einen falschen Weg, einen Irrweg und er merkt es nicht mal. Und dieses kann zum Schluss für ihn die Vernichtung bedeuten. Die erste Frage, die wir gestellt haben, war aus diesem Buch, ma awwalu ma yajib ala al-ibad. Was ist die erste Pflicht für die Diener? Wir haben gesagt, das erste, was verpflichtend ist für die Diener, ist, dass sie wen erkennen? Bilal? Allah subhanahu wa ta'ala erkennen. Denn niemals wird jemand Allah subhanahu wa ta'ala dienen, wenn er ihn nicht kennt. Yani, das ist eine ganz klare Sache, liebe Geschwister, dass wir dieses erstmal verstehen müssen. Das heißt, du brauchst Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir Wissen sagen, dann meinen wir Wissen aus Koran und Sunna. Nicht irgendwelches Wissen, was heutzutage unter den Leuten verbreitet wird. Ihr wisst, es gibt Leute, die denken, ein Geschöpf ist auch Allah. Wal-iyadu billah. Oder dass Allah Kinder hat. Oder andere Dinge, die Allahs Zorn erregen. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen brauchen wir richtiges Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir erstmal lernen, wozu hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen, liebe Geschwister. Wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala aus Adam alayhi salam die Nachkommen hervorgebracht hat. Und zwar war Adam alayhi salam der erste Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala aus Ton, aus Erde erschaffen hat. Und hierauf hat er die Nachkommen, alle Nachkommen von Adam alayhi salam aus ihm entstehen lassen. Subhanahu wa ta'ala. Er erschafft, was er will, wie er will. Und niemand kann in diese Erschaffung, die er subhanahu wa ta'ala macht, etwas verändern, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Geschöpfe, diese Nachkommen von Adam alayhi salam hervorgebracht. Allah subhanahu wa ta'ala hat zwischen sich und diesen Nachkommen ein Abkommen geschaffen. Dieses Abkommen besagt nichts anderes, als dass Allah subhanahu wa ta'ala sie gefragt hat, was hat er sie gefragt? Na? Ob sie bezeugen, dass er Allah ist. Bin ich nicht euer Rabb? Bin ich nicht euer Rabb? Bin ich nicht euer Herr? Das war die Frage. Das Abkommen zwischen Allah subhanahu wa ta'ala Und Adam a.s. einschließlich der Nachkommen war, dass Allah subhanahu wa ta'ala gefragt hat, bin ich nicht euer Herr? Dann haben sie es bezeugt. Doch wir bezeugen es. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala von ihm diese Verpflichtung eingenommen? Na, Rashid. Wenn wir am Tag der Auferstehung nicht sagen, wir waren bis um Nacht. Sehr gut. Damit wir am Tage der Auferstehung nicht sagen können, ja Allah, wir wussten von nichts. Und damit wir nicht sagen können, am Tage der Auferstehung, unsere Eltern haben uns in die Irre geführt. Weil das wird passieren am Tage der Auferstehung, dass Menschen kommen werden und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie befragt, dann werden sie so tun, als ob sie ihm nichts beigesellt haben. Subhanallah, und sie waren die Götzendiener gewesen. Sie waren die Götzendiener gewesen, liebe Geschwister, wie man in den Ayat in Surah Al-Furqan auch nachlesen kann. Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er diese Nachfahren von Adam a.s. hervorgebracht hat, liebe Geschwister, so hat er ihnen Lichtscheine zwischen den Augen gegeben. Und er hat sie ausgebreitet vor Adam a.s., so dass Adam a.s. die gesamte Schöpfung betrachten konnte. Und dieser Lichtschein, er stand für den Iman, für den Glauben. Und als Adam a.s. diese Schöpfung so angeschaut hat, da war er sehr verwundert und es hat ihm erfreut. Und er sah eine Person, der einen besonders verwunderlichen Lichtschein hatte. Und das war Dawud a.s. Adam a.s. hat Allah subhanahu wa ta'ala nach ihm gefragt. Und als ihm gesagt wurde, dass das Dawud a.s. ist, so sagte er, ja, Rabb, oh mein Herr, ich möchte ihn 40 Jahre von meinem Alter geben. Von Adam a.s. Alter. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Todesengel zu Adam a.s. geschickt. Und als der Todesengel die Seele von Adam a.s. nehmen wollte, sagte er Adam a.s., ich habe noch 40 Jahre zu leben. Daraufhin wurde ihm gesagt, du hast diese 40 Jahre wem gegeben? Hä? Dawud a.s. Dann hat er dieses verneint, Adam a.s. Das heißt, er hat seinen Pakt gebrochen. Und deswegen sagt man, haben auch die Menschen ihr Pakt mit wem gebrochen? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie At-Tirmidhi rahimullah ta'ala in einer Überlieferung uns zum Vorschein bringt, liebe Geschwister. So hat das angefangen. So hat die gesamte Sache angefangen. Aber wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat es nicht nur dabei belassen, dass er mit uns dieses Abkommen getroffen hat. Und wir haben bereits bezeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herr ist und dass wir ihm dienen werden, subhanahu wa ta'ala, diese Sache, dieses Abkommen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns als Fitra eingegeben. Als was? Als Fitra. Fitra bedeutet? Na? Natürliche Veranlagung. Deswegen sagen wir, ein kleines Kind, welches aufwächst, ohne dass es von seiner Umgebung beeinflusst wird, wächst nicht anders auf als Muslim. Ja, so wie der Prophet Muhammad s.a.w. in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim sagte, jedes Kind wird als Muslim geboren. Jedes Kind, mutlak, das bedeutet absolut. Aber wer macht aus ihnen einen Juden oder einen Christen? Bilal? Seine Eltern. Das heißt, sie haben einen gewaltigen Einfluss auf das Kind. Ha, und jetzt lernen wir eine Sache daraus, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah. Allah hat uns eine Fitra gegeben. Zudem hat er es nicht dabei belassen, sondern er hat uns was geschickt? Propheten, beziehungsweise Gesandten und Bücher. Und noch dazu, diejenigen, die wal'iyadu billah sich einen anderen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala nehmen, Allah schickt ihnen im Laufe ihres Lebens die Wahrheit. Er bringt ihnen die Wahrheit nahe, dass das, was sie anbeten, nicht anbetungswürdig ist. Einer der Duat, er hat mal erzählt, es gab in Brasilien oder in Afrika, gab es eine Person, der hat einen Streich gespielt mit den Menschen. Der hat Götzen gehabt und er hat denen erzählt, dass dieses eine wunderbare Sache ist, sie anzuflehen, anzubeten und von ihnen alles zu verlangen, was auch immer sie verlangen möchten. Und eine Götze hat dabei hervorgeragt. Dann sagte er zu ihnen, schaut diese Götze an. Ihr könnt von ihr verlangen, was ihr wollt. Und er hatte Interesse natürlich daran. Subhanallah. Allah Azza wa Jal, er hat dann einen Hund geschickt, der sein Hinterbein angehoben hat und auf diese Götze uriniert hat. Schaut mal. Als die Menschen das gesehen haben, was haben sie gedacht? was soll das für ein Gott sein, der sich selber nicht mal verteidigen kann? Allah schickt Botschaften zu den Menschen, dass sie verstehen sollen, dass das, was sie anbeten, nichts anderes als eine Götze ist. Und diese Götze, die sie anbeten, sie wird am Tage der Auferstehung mit ihnen, walayyadu billah, in das Höllenfeuer eingehen. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir bedenken, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er nicht nur uns diese Fitra eingegeben hat, diese natürliche Veranlagung, was für uns ein Kompass ist in unserem Leben, sondern er hat uns noch Gesandte geschickt und Bücher gelassen, und zudem schickt Allah subhanahu wa ta'ala weitere Menschen zu dir nach den Gesandten, damit die Wahrheit dich ereilt. Aber wer danach immer noch ungläubig ist, der verdient nichts anderes als die Höllenstrafe, mit der Allah subhanahu wa ta'ala uns gedroht hat. Möge Allah azza wa jal uns nicht zu den Verlierern am Tage der Auferstehung gehören lassen. Das Höllenfeuer ist erschaffen aus diesem Grund. Das Paradies ist erschaffen aus diesem Grund. Yawmul Hashr, der Tag der Versammlung, wo Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen versammeln wird, zu dem Versammlungsort, an dem sie hingebracht werden, ist nur erschaffen aus diesem Grund, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen, liebe Geschwister. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Ma huwa dhalik al-amr alladhi khalaqa Allahu ta'ala al-khalq li-ajlihi? Was ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen hat? Aus welchem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran al-Karim, liebe Geschwister, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Wir haben die Himmel und die Erde nicht zum Spiel erschaffen. Nicht zum Spiel erschaffen, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns verdeutlicht, dass das, was er getan hat, subhanahu wa ta'ala, mit der Erschaffung der Diener, mit einer Hikma passiert ist, mit einer Weisheit, mit einem Grund passiert ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Und er sagt weiter in der nachfolgenden Ayah, وَمَا خَلَقُنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Und wir haben sie nur in Wahrheit erschaffen. Versteht jeder, dass dieses kein Spiel ist, liebe Geschwister? Wie verwundernswert ist es, dass es Leute gibt, die den ganzen Tag spielen, wo Allah subhanahu wa ta'ala diese gewaltigen Geschöpfe nur erschaffen hat, damit wir unsere Aufgabe erledigen. Er hat sie nur in Wahrheit erschaffen, aber er sagt subhanahu wa ta'ala, aber die meisten wissen nicht. Und dieses hier ist ein Beweis, dass die Mehrheit kein was? Hä? Na? Dass die Mehrheit kein Beweis sind. وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Lieber Bruder und liebe Schwester, der größte Fehler, den du in deinem Leben begehen kannst, ist, dass du der Mehrheit folgst. Das war niemals die Sunna. Und wenn wir sagen Sunna von Allah, dann meinen wir das Gesetz von Allah. Das war niemals die Sunna von Allah, dass er die Mehrheit der Menschen zu Gläubigen gemacht hat. Denn wenn man immer die Gläubigen im Anteil an den Ungläubigen misst, dann sind sie immer sehr wenige gewesen. Auch in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie viel wissen wir, waren zum Schluss ungefähr von den Sahaba gewesen, die Anzahl? Daud? 120.000. Im Vergleich zu der restlichen Welt, waren sie viele oder nicht? Das ist die Sache, liebe Geschwister. Natürlich, wenn wir nur über Sahaba reden, über eine bestimmte Region, über ihre Handlung, dann kommt es uns so vor, als ob zu dieser Zeit alle Muslime waren. Aber es war ja nicht so. Deswegen sind die Sahaba radiallahu anhum dann in andere Länder gegangen und haben dort die Botschaft weiter verbreitet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch weiter, damit wir verstehen, was der Grund war, warum Allah azza wa jal diese Schöpfung erschaffen hat. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Und wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht umsonst erschaffen. Nicht umsonst erschaffen. Was sind das für Menschen, die so etwas behaupten? Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter. Das ist die Vermutung oder der Glaube von den Kuffar. Schaut mal. Das ist der Glaube von wem? Von den Kuffar, dass sie sagen, Himmel und Erde steht einfach so und wir können hier tun, was wir wollen. Das ist der Glaube von den Kuffar, darum wehe denjenigen von den Ungläubigen vor dem Höllenfeuer. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen, damit eine jede Seele das bekommt am Tage der Auferstehung, was sie verdient hat. Und ihnen wird dabei kein Unrecht zugefügt. Und das ist die Gerechtigkeit von Allah. Allah wird dich niemals für etwas belangen, was du nicht getan hast. Und Allah wird niemals deine gute Tat verloren gehen lassen, die du getan hast. Allahu Akbar. Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und schlussendlich nennt uns der Autor in diesem Zusammenhang bei dieser zweiten Frage noch diese Eier. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Damit hat der Autor uns einige Ayat, mit Sicherheit nicht alle, aber einige Ayat nahegebracht, die uns verdeutlichen, dass diese Schöpfung nicht umsonst erschaffen worden ist. Und derjenige, der sagt, dass dieses alles nur so steht, damit wir tun können, was wir wollen, hat den Glauben der Kuffar. Wal-Iyadu Billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir müssen unsere Religion richtig kennenlernen, liebe Geschwister, denn mittlerweile gibt es Leute, die auch Mahmud heißen und Fatima heißen und genau diese Vermutung nahebringen, über die Allah subhanahu wa ta'ala uns war. Dann kommen wir zu der dritten Frage. Ma ma'na al-'abd? Was bedeutet das Wort Diener? Es gibt dieses Buch auch in einer PDF-Form, auf Arabisch natürlich. Wer das haben möchte, kann mir Bescheid sagen. Und ich erwähne vielleicht nicht immer die Quellen, weil ich davon ausgehe, dass ihr das Buch habt. Habt ihr das? Nein. Wer hat das? Nur eine Person? Also bei mir ganz im Ernst, wenn ich ein Buch studieren will, dann sorge ich mich darum oder ich gebe mir Mühe, dass ich dieses Buch bekomme, damit ich auch diese Sachen nachlesen kann. Wer die PDF-Datei haben möchte, auf Arabisch, er kann sie haben. Ich habe gehört, es soll in deutscher Sprache übersetzt worden sein, aber man sagte mir, die Übersetzung ist nicht besonders gut. Wer es haben möchte, bitteschön, er kann sich das besorgen, er kann den Bruder Abu Bakr al-Almani fragen, wo es dieses Buch gibt, wenn er möchte. Und ansonsten, wir gehen dieses Buch sowieso durch. Was bedeutet das Wort Diener, liebe Geschwister? Wir sollten wissen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Herrn und dem Diener. Natürlich, der Diener ist nicht ein Herr. Und der Herr ist nicht ein Diener. Ja, Jarhamukallah. Sondern jeder hat sein Gebiet. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist niemals mit der Schöpfung vergleichbar. Wie wir heutzutage einige haben, die sich Muslime nennen und diesen Vergleich machen. Zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist erhaben, als dass er in seiner Schöpfung ist. Als dass er seiner Schöpfung ähnelt. Und die Diener haben nichts Göttliches an sich. Das sollte erstmal jeder wissen, liebe Geschwister. Man sagt, das ist doch leicht zu verstehen. Das ist der Irrglaube von großen Leuten. Richtig? Leute, die irre gegangen sind und die nicht unterscheiden können zwischen einem Gott, einem Ilah und einem Geschöpf. Haben wir das heute nicht? Gibt es nicht Leute, die sagen, dieser Mensch, dieses Geschöpf ist ein Gott? Ey Wallah! Wir haben das doch in dieser heutigen Zeit. Deswegen lernen wir das, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala ist Allah. Laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch die Geschöpfe haben niemals göttliche Eigenschaften. Wer das bejaht, dass die Geschöpfe göttliche Eigenschaften haben, so hat er, wal'iyadu billah, Schirk begangen. Die schlimmste, die gewaltigste Sünde, für die man am Tage der Auferstehung bitter bestraft wird. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Dienern, liebe Geschwister. Einmal dem gezwungenen Diener und einmal dem freiwilligen Diener. Wer ist der gezwungene Diener? Natürlich sollten wir eine Sache verstehen. Wir alle sind Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt nur einen Unterschied zwischen den Dienern. Manche sagen, ich bin kein Diener von Allah, und die anderen ergeben sich freiwillig. Tayyib. Kommen wir zur ersten Kategorie. Diejenigen, die sagen, ich bin kein Diener Allahs, was sind sie trotzdem? Na, sie sind trotzdem Diener Allahs. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie zu Dienern erschaffen hat. Und er hat ihnen keine andere Stellung gegeben als Diener. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran, in Surah Maryam, er sagt uns subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-Rahmani abida. Alles zwischen Himmel und Erde wird am Tage der Auferstehung nicht anders denn als Diener zurückkommen. Der gewaltigste Engel Jibril ist ein Diener. Der Sayyid al-Anbiya, und das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist ein Diener. Alle Propheten und Gesandten sind Diener. Nichts und niemand kommt über diese Stellung heraus. Wer das verstanden hat, so wird er sein Verhältnis zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala kennen, als dass er sich niemals zu einem Gott macht. Als dass er niemals die Menschen zu dem aufruft, worauf Allah subhanahu wa ta'ala, wozu Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht aufgerufen hat. Ha? Jeder Mensch ist ein Diener, ob er will oder nicht. Und dieser, der sich nicht freiwillig unterwirft, er ist ein gezwungener Diener. Er ist ein gezwungener Diener. Und er am Tage der Auferstehung, ganz gleich, wie viel Geld er besessen hat, wie viel Reichtümer er besessen hat, wie viele Frauen er geliebt hat, er kommt zurück als Diener. Und der freiwillige Diener ist derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft und seine Aufgabe als Diener kennt und mit dem zufrieden ist, was Allah azza wa jal für ihn bestimmt hat. Dieser ist der freiwillige Diener, er unterwirft sich Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig. Und er ist nicht ihm gegenüber ungehorsam, als dass er nicht akzeptiert, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat, liebe Geschwister. Und wenn der Diener, der freiwillige Diener, der ein Muslim ist und sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft, dieser hat eine klare Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er kennt seinen Herrn und er weiß, dass er ein Diener ist. Und er weiß, dass sein Herr ihm befehlen darf, was auch immer er will, liebe Geschwister. Und dann kommen wir zu der vierten Frage. Ma hiya al-ibada? Was bedeutet das Wort al-ibada? Und wir wissen ganz genau, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nur zu diesem Zweck erschaffen hat. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns unseren Lebenszweck bestimmt, indem er uns subhanahu wa ta'ala aufgetragen hat, dass wir ihm dienen müssen. Wir haben im vorigen Unterricht gesagt, wir sind keine Berge und wir sind keine Steine und wir sind keine Bäume, sondern wir sind Diener, die eine Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und unsere Aufgabe ist es, Allah subhanahu wa ta'ala rechtmäßig zu dienen. Einzig und alleine zu dienen. Aber was bedeutet das Wort dienen? Das ist hier eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir lernen müssen, liebe Geschwister. Dieses Wort muss bei uns eintätowiert sein im Herzen, weil aus keinem anderen Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen, als für diese Ibadah. Und die Gelehrten, sie definieren die Ibadah, indem sie sagen, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist. Wenn Allah mit einer Sache zufrieden ist, dann liebt er es. Subhanahu wa ta'ala. Min al-aqwal wal-af'al. Von den Aussagen und von den Taten. Wo steht geschrieben, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache liebt? Im Koran und in der Sunna. Das bedeutet, möchtest du als Diener eine Tat machen, die Allah subhanahu wa ta'ala annimmt, so musst du dabei verstehen erstmal, dass du nicht an Taten machen kannst, was du willst. Sondern die Ibadah ist dir vorgeschrieben worden. Und zwar, Allah nimmt nur die Taten an, die er liebt und akzeptiert. Diese steht im Koran und in der Sunna. Das bedeutet, möchtest du wissen, ob Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat liebt und akzeptiert, dann gibt es für dich nur einen Maßstab. Koran und Sunna. Und nichts anderes, liebe Geschwister. Das ist der große Fehler, den viele Menschen in dieser Zeit machen, als dass sie die Mehrheit zum Anlass nehmen, um eine Ibadah, eine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu begründen. Das ist ein fataler, ein katastrophaler Fehler. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns im Koran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was euch von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt wurde. Was wurde uns herabgesandt von Allah? Nein. Der Beweis. Dann sagen sie, nein, vielmehr folgen wir dem, was wir bei wem vorgefunden haben? Bei unseren Eltern. Was haben sie vorgefunden bei ihren Eltern? Nein. Aber was jetzt im Allgemeinen, damit wir das erklären? Nein. Traditionen, Sitten, Adat wa Taqalid. Diese Dinge haben sie vorgefunden bei ihren Völkern und sie haben das genommen, als wäre es Beweis. Und das ist aber kein Beweis. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt am Ende der Ayah, und wenn ihre Väter nicht rechtgeleitet sind und nichts begreifen, ist das ein Lob für sie? Nein, das ist kein Lob für sie. Das ist eine Sache, die wir nicht kennen. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Gibt es Leute, die heutzutage ihre Töchter verheiraten gegen ihren Willen? Nein. Welcher Religion schreiben sie das zu? Dem Islam. Frage, ist dieses vom Islam, ja oder nein? Nein, das ist nicht vom Islam. Deswegen sagen wir auch den Nichtmuslimen, wenn ihr eine Handlung seht, die euch verunsichert an den Muslimen, so fragt nach bei den Leuten des Wissens und urteilt nicht, ehe ihr nicht gefragt habt. Denn natürlich, die Medien haben ein bestimmtes Interesse, den Islam schlecht zu machen, und das merkt ihr auch sofort. Die ersten drei Wörter, die über den Islam fallen, sind was immer? Ha? Zwangsheirat, dann Ehrenmord und die ersten Worte. Und Terrorismus. Sofort. Diese drei Wörter hört ihr fast immer. Terrorismus, Zwangsehe und Ehrenmord. Frage. Wir sagen ihnen, wenn ihr wahrhaftig seid, dann bringt euren Beweis. Ist unser Koran da? Ist die Sunna da? Dann sollen sie uns den Beweis bringen. Antwort. Hat jemand schon mal den Beweis erbracht? Nein. Weil sie selber wissen, dass das eine Lüge ist. Aber es macht halt was? Hä? Es bringt Gemüter in Versuchung, den Islam zu hassen. Möge Allah die Leute recht leiten da draußen. Deswegen, liebe Geschwister, aber lasst mal diejenigen, die keine Muslime sind. Wir haben dieses Denken unter den Muslimen. Deswegen erklären wir das. Eine Ibadah ist niemals etwas, was du denkst, dass es begründet ist durch Tradition oder durch einen Zeitablauf von 100, 200 oder 500 Jahren. bis heute, und das seit 1000 Jahren, seit 1000 Jahren liest man beim Heiratsvertrag die Al-Fatiha. Weil man denkt, dass dieses eine Säule ist, andernfalls ist die Heirat nicht gültig. Wie lange wird das schon praktiziert sein? 1000 Jahre. Frage, ist das jetzt ein Beweis? Ist dieses jetzt ein Beweis? Antwort, nein. Warum? Weil diese Sache nirgendwo begründet ist in Koran und Sunna. Deswegen können wir das hier nicht machen. Weil hier kommt für uns eine Frage, liebe Geschwister. Möchtest du eine Tat machen, die Allah nicht annimmt? Wer möchte das machen? Wenn du die Menschen fragst, die nicht nach Koran und Sunna handeln, die sich nicht korrekt an Koran und Sunna orientieren, möchtest du, dass deine Tat angenommen wird oder nicht? Was werden alle mit Sicherheit sagen? Na? Dass sie angenommen werden soll. Tay, dass diese Tat angenommen werden soll. Gegenfrage. Nimmt Allah alles an? Wo ist der Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht alles annimmt? Wer sagt mir das? Na? Sehr gut. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden uns ihren Taten zuwenden und wir werden sie zu verwehtem Staub machen. Subhanallah. Zu was? Zu verwehtem Staub. Das heißt, haben sie Taten vollbracht, ja oder nein? Sie haben Taten vollbracht, aber diese Taten haben eine Bedingung oder eine andere Bedingung nicht erfüllt. Entweder waren sie nicht aufrichtig für Allah, wenn sie auch nach der Weise des Propheten Mohammed s.a.w. gewesen sind. Mit anderen Worten, du veranstaltest ein Gebet, du machst ein Gebet mit Riya, aber der Ablauf ist nach der Sunna. Frage, wird dieses Gebet angenommen, ja oder nein? Ismail? Nein. Wird nicht angenommen. Warum? Welche Bedingungen fehlen? Ikhlas. Ikhlas. Das ist eine Bedingung. Die erste Bedingung ist Ikhlas, dass du diese Tat für niemand anderen machst, außer für Allah. Die zweite Bedingung ist nach der Weise des Propheten Muhammad s.a.w. Und auch umgekehrt. Du machst eine Tat für Allah subhanahu wa ta'ala. Nehmen wir an den Hajj. Du bist aufrichtig dabei. Du hast dein Geld gespart, halal. Du hast diese Reise angetreten und du hast Demut gehabt. Aber dann beim Hajj machst du nichts nach der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. Frage, wird dein Hajj angenommen? Antwort, nein. Nein. Das heißt, diese Taten, die wir letztendlich machen, liebe Geschwister, sind keine Taten, die in jedem Fall angenommen werden, sondern sie unterliegen Bedingungen. Und deswegen, die Ibadah hat zwei Grundlagen. Die Ibadah hat zwei Grundlagen, liebe Geschwister. Und die erste Grundlage ist im ersten Teil des Glaubensbekenntnis enthalten. Was ist der erste Teil vom Glaubensbekenntnis? Na? Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Bedeutet, du machst eine Ibadah. Wenn du betest, wenn du fastest, wenn du die Zakat bezahlst, wenn du zum Hajj pilgerst, wenn diese Taten für jemand anderen sind, außer für Allah, dann sind sie Schirk. So wird Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht annehmen. Denn die erste Bedingung ist, dass du dieses für Allah subhanahu wa ta'ala machen musst. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Du machst deine Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommt der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses, wodurch die zweite Grundlage der Ibadah begründet ist. Und zwar, derjenige, der die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala erhofft, im Sinne von, dass er auch was gemacht hat, hä? Gute Taten. Er hat was vorausgeschickt für seine Akhira, dass auch die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala gut ist. Wer dieses erwartet, er soll gute Taten machen. Die Gelehrten haben definiert, was eine gute Tat ist. Das bedeutet, mit Ikhlas und nach der Weise, hä? Des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, eine Ibadah ist eine Ibadah, dann muss sie die Bedingung der Ibadah erfüllen. Ich stelle euch eine Frage. Wer von denen, die Gräber anbeten, würde nicht sagen, dass diese Tat erlaubt ist? Wer? Einer, der ein Grab anbetet, wird er dir sagen, dieses ist nicht von der Religion? Ja oder nein? Nein. Antworte. Okay, das heißt, was ist er, worin ist er gewiss? Dass er eine Ibadah macht. Dass er eine Ibadah macht. Und er weiß nicht, dass er Schirk macht. Deswegen, liebe Geschwister, bitte versteht das. Die Leute, die in Mekka waren, sie haben Ar-Rububiyyah bestätigt, ja oder nein? Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Herr ist, der die Himmel und die Erden erschaffen hat und sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Sie haben gesagt, ja, er ist unser Herr. Aber sie haben dann Götzen genommen, die sie Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen sollten. Tayyib, wenn dieses alles gut und schön war, warum hat Allah einen Gesandten zu ihnen geschickt? Wenn sie alles richtig gemacht haben. Sie haben doch gesagt, Allah ist unser Herr. Und er versorgt uns mit allem. Gibt es hierin einen Fehler? Nein. Aber wo war der Fehler? Dass sie ihn nicht einzig und alleine gedient haben. Sehr gut. Dass sie ihn nicht einzig und alleine gedient haben. Das heißt, sie haben diese Götzen genommen, aber sie haben es erklärt. Warum? Was war ihr Ziel durch diese Götzen? Na, dass sie durch diese Götzen näher zu Allah kommen. Dass sie sich Allah nähern. Jetzt, wenn wir mal diese Sache nicht sofort unter der Kategorie Schirk einkategorisieren, würden wir sagen, ihre Niyyah war schlecht? Würden wir sagen, ihre Niyyah war schlecht? Natürlich nicht. Dann würden wir sagen, oh, schaut mal, was die für schöne Sachen machen. Die wollen durch eine Götze Allah näher kommen, wie sie Allah doch nur lieben. Aber Antwort ist, dieses hat Grundlagen, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, liebe Geschwister. Und das nächste Mal machen wir weiter mit den restlichen Fragen. Ihr habt inshallah ta'ala ein paar Minuten Zeit für die Fragen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Nur bitte zum Thema. Inshallah ta'ala. Fadal bin. Fadal. Ich weiß nicht genau, was war die zweite Frage? Die zweite Frage, aus welchem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen? Aus welchem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen? Wer von euch möchte die PDF-Datei im Arabischen? Dann kann ich euch das geben, bi'idhnillah ta'ala. Am besten, inshallah ta'ala, könnt ihr mir Sticks bringen und dann kann ich euch das sofort drauf machen. Weil wenn ich euch sage jetzt E-Mail, ich sage euch jetzt schon, ich hab's vergessen, bevor ich es ausgesprochen habe. Ja? Dann bringt ihr mir eure Sticks mit, inshallah, aber nicht alle zusammen reinstecken, sondern inshallah ta'ala könnt ihr das bekommen. Wer will, kann fragen nach der deutschen Übersetzung, aber ich habe gehört, sie soll nicht gut sein. Wie ihr wollt, ihr könnt selber entscheiden. Tfadl. Haben wir ja gesagt. Wir erklären das noch weiter, inshallah. Wir sind noch nicht fertig mit der Ibadah. Das ist natürlich eine Sache, mit der wir uns schwerpunktmäßig beschäftigen werden. Na, tfadal. Für den freiwilligen Diener haben wir einen Beweis, hast du einen Beweis genannt? Für den freiwilligen Diener? Ja. Was meinst du mit Beweis? Aus Koran und der Sunna. Für den unfreiwilligen Diener hast du ja die Eier aus Surah. Ja, für den freiwilligen Diener, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel zu etwas aufgerufen. Er hat ihnen gesagt, kommt freiwillig oder? Oder? Gezwungen. Was haben sie gesagt? Wir kommen? Nein. Tfadl. Wa fika barakallahu. Wir haben gelernt, dass der erste Teil von der Shahada Bedingung, auch der zweite Teil der Shahada sozusagen von. Na, sehr gut. Der Bruder fragt, der erste Teil von der Shahada hat doch Bedingungen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nur Allah subhanahu wa ta'ala rechtmäßig anbeten dürfen. Hat der zweite Teil der Shahada auch Bedingungen? Natürlich, dass wir Muhammad dass wir Muhammad dabei folgen bei der Anbetung? Natürlich. Schaut mal, so wie der erste Teil der Shahada heißt, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden außer Allah, heißt es im zweiten Teil der Shahada, niemand darf dabei bei der Anbetung befolgt werden außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niemand darf dabei befolgt werden, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt kommt ein Großgelehrter und er sagt, ich bin ein Gelehrter, folgt mir. Folgen wir ihm, weil er ein Gelehrter ist? Ist dieser Status Gelehrter ausreichend, dass wir ihm folgen? Ja oder nein? Ja oder nein? Das ist eine sehr wichtige Frage. Abdullah. Nein, wir folgen ihm nicht, aber wir folgen, was er uns sagt. Sehr gut. Wir folgen nicht direkt dem Gelehrten, weil wir ihn mögen oder persönlich nett finden oder er Späße macht oder er gut aussieht, sondern wir folgen ihm in dem, was er begründet durch Koran und Sunna. Also mit anderen Worten ist unsere Beziehung zu dem Gelehrten nur mit welchen Mitteln zulässig? Na? Seine Verbindung zu dem Beweis. Die Verbindung zu dem Beweis. Weil er uns den Beweis näher bringen kann. Weil er uns den Beweis näher bringen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Weil manche denken, ich folge den Gelehrten an sich. Das ist falsch. Das darfst du nicht tun. Denn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Einzige, der in der Anbetung befolgt werden muss. Und damit, inshallah ta'ala, brechen wir Strukturen, die vielleicht schon jahrelang in unseren Köpfen sind. Ich weiß, dass manche Leute etwas anders gelernt haben, etwas auch anderes kennengelernt haben, aber lasst uns bitte die Religion richtig verstehen, liebe Geschwister, denn das ist unsere Eintrittskarte in das Paradies oder in das Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur mit dem richtigen Glauben leben lassen. Ist dessen Schahada ungültig, weil wir jetzt gelernt haben, dass man doch durch die Glaubensbekenntnis zwei in den Islam eintritt. Aber jetzt jemand zum Beispiel, dem Beweise gleichgültig sind, ja, haben wir ja viele. Wie ist es dann? Wird seine Schahada dann nicht mehr gültig? Oder wie? Der Bruder fragt, was ist, wenn jemand einen Beweis nicht akzeptiert? Wie ist die Sache hier? Hier unterscheiden die Gelehrten zwischen dem, was wirklich ist. Eine Eier darf niemand in Frage stellen. Eine Ayah darf niemand in Frage stellen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, derjenige, der nur einen Buchstaben vom Koran verleugnet, hat den Islam verlassen. Ayah klar. Bezüglich der Sunna unterscheiden die Gelehrten. Es gibt authentische Beweise und es gibt andere, die nicht authentisch sind. Sowieso die nicht authentisch sind, die braucht man nicht zu befolgen. Nummer eins. Bezüglich denen, die authentisch sind, die Beweise, hier kommt es drauf an. Ist dieses mit einer Meinungsverschiedenheit der Gelehrten belegt, dann kannst du niemanden verpflichten. Okay? Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr wisst, vor 20, 30 Jahren, was war das Urteil auch von Gelehrten bezüglich der Zigaretten? Was kannte man? Was kannte man von den Gelehrten bezüglich der Zigaretten? Makro, genau richtig. Das kannte man von den Gelehrten. Damals wussten sie über die Folgen dieser Zigaretten richtig Bescheid? Antwort nein. Ha? Antwort nein. Jetzt, wenn eine Person gekommen wäre und er sagte, ist mir egal mit deinem Urteil haram, für mich ist das was? Makruh. Kannst du ihm hier etwas antun? Ja oder nein? Ha? Nein. Weil manche von Ahlul Ilm das gesagt haben. Andere Sache. Es gibt eine Sache, die klar ist in der Religion, wo es ein Ijma' gibt. Das heißt, ein Konsens aller Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass niemand etwas anderes dazu gesagt hat. Wenn hier einer sagt, nein, das nehme ich nicht an, so sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala, derjenige, der einen eindeutigen Ijma', einen klaren Ijma' verleugnet, der ist ein Kafir geworden. Was ist ein eindeutiger Ijma? Jetzt auch aufpassen, ja? Nicht ist Blut najis oder nicht. Nein. Ein eindeutiger Ijma wäre zum Beispiel, die islamische Umma ist sich sicher, dass zum Beispiel Schweinefleisch zu essen verboten ist. Ist sich sicher oder nicht? Nein. Ja, das ist klar. Hier gibt es auch, das ist auch selbst bekannt unter den Juhal, unter den Leuten, die nicht viel Wissen haben. Aber ein anderer Ijma', den manche erwähnt haben, jetzt zum Beispiel, manche Gelehrte sagen, es gibt ein Ijma', dass das Blut najis ist. Dieser Ijma' ist durch Beweise zu belegen, dass es nicht so ist. Ha? Deswegen soll man gucken, wie klar die Sache ist. Es gibt Sachen, die weiß jeder in der islamischen Umma. Eine Frage, weiß jeder von der islamischen Umma, dass er sich nach dem Urinieren säubern muss? Ansonsten gibt es eine Strafe im Grab. Weiß dieses jeder? Nein. Viele sogar wissen das nicht von den Muslimen. Viele wissen das nicht. Deswegen, das sind Sachen, die eine andere Klassifizierung haben. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadal. شيخ مثلا تقرأ يقرأ الواحد مثلا بكتب العقيدة أو السنة يقول لك إنه مثلا الإمام الشافعي أخذ هذا الرأي والإمام أبو حنيفة أخذ ولكن الجمهور أخذ هذا الرأي إيش المقصود بالجمهور؟ جمهور يعني إذا عندنا أربع مذاهب المذاهب المعروفة ولكن في أكثر من أربع مذاهب ولكن معروفة إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي وإمام أحمد رحمة الله عليهم إذا نقول الجمهور نقول ثلاثة من أربع مذاهب أخذوا بهذا القول ثلاثة من أربع مذاهب أخذوا بهذا القول وهذا هو الجمهور Der Bruder fragt, wann können wir sagen, dass die Mehrheit der Gelehrten etwas sagt, beziehungsweise was ist die Mehrheit der Gelehrten? Es gibt vier Rechtsschulen. Von Abu Hanifa über Imam Malik, Imam Shafi und Imam Ahmad. Wenn drei von den Rechtsschulen eine Sache bestätigen, dann sind sie Jumhur. Das bedeutet die Mehrheit. وَإِذَا الْأَرْبَعَ يَأْخُذُ بِنَفْسِ الْقَوْلِ نَقُولْ هَذَا إِجْمَعَ مثل تحريم الغنى. نعم؟ Wenn vier Rechtsschulen sagen, dieses ist so, dann spricht man von einem إجمع. Weil sie natürlich das, was sie gesagt haben, auf etwas begründen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tay. Letzte Frage, nein. Also, aber jetzt nicht zu dem Thema. Nein, nein, nur zum Thema. Tay, dann machen wir weiter mit Koran. Wie ist es, sag mal, das Wissen, was wir jetzt bekommen von dir? Sollen wir das sofort weitergeben oder ab wann können wir dieses Wissen weitergeben?